WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute Nacht haben wir eine Themennacht, ein festes Thema, die ganze Sendung über. Und das Thema heißt extrem brutal. Ich möchte gerne mit Opfern von schwerer und schwerster Gewalt sprechen. Also von krimineller Gewalt, von häuslicher Gewalt, sexueller Gewalt, vielleicht staatlicher Gewalt, terroristischer Gewalt. Und gerne auch, wenn der eine oder andere dazu bereit ist, mit Tätern. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist Nina und Nina ist 27. Guten Morgen, Nina. Hallo, Domian. Du hast uns angerufen zu dem ernsten Thema. Extreme Gewalt. Hm. Ist dir so etwas widerfahren? Ja, also nicht direkt. Also bei uns war es eher so, dass, also ich bin nicht das direkte Opfer, sondern eine Familienfreundin von uns wurde halt ein Opfer. Und zwar ist im Februar, Anfang Februar 2014, ist sie von ihrem Ex-Freund abends aufgelauert worden und der hat sie dann mit Benzin übergossen und angezündet und sie ist halt auch dabei gestorben. Du lieber Gott. Ja. Das ist dann, er hat ihr aufgelauert, das heißt, irgendwo draußen ist das passiert. Genau, also es hieß, wir haben es ja, wie gesagt, nicht live mitbekommen und zwar hieß es hinterher in den Nachrichten, also die Töchter haben uns natürlich Bescheid gesagt, ein paar Tage später kam die Nachricht bei mir dann auch an. Mhm. Und da hieß es dann, sie wollte sich irgendwie mit Freunden verabreden und er muss das wohl irgendwie rausgefunden haben. Und ja, hat sie dann am Auto abgefangen oder hingelotst. Also wir hatten halt auch die Polizeiberichte gesehen und da stand halt irgendwie, er hätte sie zu ihrem Wagen irgendwie gelockt, wie auch immer. Und von hinten dann mit Benzin halt übergossen und angezündet. Ist die Frau vor Ort gestorben? Ja. Das heißt, wie lange dauerte es, bis dann jemand, weißt du das, bis Hilfe kam? Nee, also wie gesagt, ich habe leider, also persönlich habe ich mit den Töchtern bis jetzt ernsthaft gesagt noch nicht sprechen können von mir selber aus, weil ich das irgendwie seitdem nicht wirklich verarbeiten konnte. Mhm. Also ich habe die ersten 2 Tage selber da gesessen, habe auch fürchterlich geweint und habe versucht, alles rauszulassen, aber ich habe, danach kam diese, wie soll ich sagen, diese Glocke. Mhm. Und auch deswegen rufe ich auch heute an, weil ich gedacht habe, vielleicht hilft es nochmal irgendwie. Ich habe ja jetzt auch schon über Jahre deine Sendung verfolgt und manchmal braucht man so einen Knackpunkt. Und sie haben leider jetzt nichts gesagt, deswegen mussten wir das dann halt aus den Nachrichten halt auch selber erfahren. Und da hieß es erstmal, dass Nachbarn wohl erstmal nur dieses brennende Auto bemerkt haben. Mhm. Und dann hatte wohl auch ein Nachbar versucht, der hatte einen Feuerlöscher, der hat natürlich nicht dagegen ankommen können und erst später, als die Feuerwehr kam, haben sie dann halt festgestellt, dass da eine Leiche liegt, also eine verbrannte Person. Da ist die Frau vor dem Auto verbrannt, nicht in dem Auto. Genau, vor dem Auto. Hat sie vor dem Auto übergossen und die Flammen sind dann übergeschlagen in das Auto. Du hast am Anfang gesagt, das ist eine Freundin der Familie. Wie eng war dieses Verhältnis? Also meine Mutter, die ist halt schon seit Schulzeiten mit ihr befreundet gewesen. Mhm. Und dadurch, dass natürlich dann ihre Kinder und meine Kinder, man ist halt dann, was weiß ich, Silvester, an Osterfeiertagen oder sonstigen Zeiten, natürlich dann alle Mann zusammengetroffen und man wächst ja dann auch mit in die Freundschaft von den beiden. Und wie alt war die Frau, die zum Opfer wurde? 46. Mhm. Und das war wahrscheinlich eine Eifersuchtsbegründung. Genau, also dieser Mann, der ist auch schon wohl bekannt gewesen. Dass, wie gesagt, wir haben sie halt auch ein paar Jahre verloren gehabt. Mhm. Und daher haben wir ihn auch gar nicht kennengelernt. Also es ist noch von meiner Mutter, der damalige Freund, der hat ihr Adressbuch, also damals war das ja noch nicht mit Handy speichern und sowas. Mhm. Und der hat ihr Adressbuch einfach weggeschmissen und dann dadurch, dass wir auch mehrmals umgezogen sind, ach so, haben die sich, ich glaube, 7 Jahre verloren. Aber zu kurz, kurz vor dem Unglück gab es schon wieder Kontakt. Genau, ja, genau. Und die hatten sich dann halt gesucht und dann hatte die, also die, die Alex, meine Mutter dann irgendwann wiedergefunden und ja, ein paar Jahre später passierte das dann. Also wir hatten nicht viel von der Wiedersehensfreude. Ja, nochmal die Frage. Er wurde von ihr verlassen. Das war der Grund. Genau, das war, sollte Anfang des Jahres irgendwie, also Anfang 2014 hatte sie wohl die Beziehung beendet und ja, das fand er dann halt nicht akzeptabel. Ja, weiß man etwas Näheres über den Täter? Ja, es wurde rausgefunden, der hatte wohl 89 seine Frau selber schon mit einer Pistole bedroht und irgendwie in Steinbruch oder wo das war, hingelotst, sollte ihn dahin fahren und da hatte sie auch sexuell missbraucht. Da war halt damals nur die Rechtsprechung natürlich nicht so und da wurde er nur wegen, ich glaube, nicht Missbrauch, sondern ich weiß nicht, Gewalt. Auf jeden Fall war er auffällig und letztendlich dann ein Wiederholungstäter. Genau. Also es war auch dann irgendwie 2006 war irgendwas mit einer anderen Freundin noch, da hat er auch wieder mit der Pistole rumgefuchtelt. Und auch bei ihr, ja. Hast du aus der Presse etwas entnommen, zu was er verurteilt wurde? Ja, er wurde zu 15 Jahren verurteilt, aber ohne diese Haft danach, also diese Sicherheitsverwahrung. Ohne Sicherheitsverwahrung. Genau. Ja. Jetzt hast du gerade erzählt, Nina, dass du noch nie mit den Töchtern dieser Frau oder mit weiteren näheren Leuten gesprochen hast. Und deine Mutter auch nicht mit den Töchtern. Doch, also meine Mutter, die hatte natürlich mit den beiden telefoniert und ja, es war natürlich erstmal einfach nur Bedauern und alles. Und sie hatte natürlich auch Verständnis, weil die beiden waren natürlich auch, die haben auch gesagt, Mensch, ne, Heike, wir kümmern uns darum und wir wissen, ihr wart so dicke und na, wir schicken dir Fotos und was weiß ich, weil meine Mutter hatte natürlich über die Jahre irgendwie, wie das ist, mit Umzügen alles verloren. Aber dann kennst du doch letztendlich die, du kennst doch die Töchter auch dann von der Frau. Ja, ja, ja. Mit denen bist du da wahrscheinlich auch im Laufe deines Lebens oft dann zusammen gewesen. Ja, wie gesagt, durch diese, ich sag mal, in der Pubertät oder Anfang meiner Pubertät haben wir uns halt aus den Augen verloren, in dieser Phase halt nicht. Und ich hatte jetzt, vor einiger Zeit habe ich dann mal, ich sag mal, meinen Mut zusammengerafft und mal versucht, die beiden zu finden übers Internet und habe dann auch bei Facebook eine von den beiden auch gefunden und schon mal angeschrieben, aber also auch mein Beileid halt, wie gesagt, ausgedrückt und es ist aber irgendwie, ich kam halt, weil ich selber merke, ich habe diesen Knoten. Kam denn etwas zurück? Ein Dankeschön? Ja, danke, genau. Also das kam schon zurück. Aber ich habe irgendwie, also seit dem Punkt, das ist halt auch bei mir so die Sache, warum ich halt heute auch anrufe. Ich bin zwar in dem Sinne jetzt nicht das direkte Opfer, aber natürlich wird die Familie, die Freunde, das sind ja irgendwie alle Opfer. Und man merkt einfach... Nina, wenn dich das so beschäftigt und dich auch so getroffen hat, was ja auch nachvollziehbar ist, das war eine Freundin eurer Familie, möchte ich dir wirklich dringend raten, mal direkten Kontakt mit den Töchtern aufzunehmen. Ihr werdet ein Gespräch führen, es wird dir gut tun und es ist auch für die Töchter schön, dass sie merken, dass auch nach einem Jahr, nach einer gewissen Zeit auch noch immer die Anteilnahme da ist, das Interesse da ist und dass man über die Mutter sprechen kann und über das Unglück. Mach es, du hast nichts zu verlieren und du schadest auch niemandem. Wenn die das nicht wollen, können die ja immer noch sagen, nein, wir möchten keinen Kontakt. Ja, natürlich. Ja, ich sag mal, bei mir ist halt eher das Problem, dass ich halt sage, ich habe wirklich seit diesem Zeitpunkt so eine Glocke halt auf. Und ich habe schon mal versucht auch, also ich habe nicht so tolle Erfahrungen mit Psychologen. Ich habe versucht auch mal anzurufen, weil ich halt auch gesagt habe, vielleicht ist es mal was. Weil ich selber halt, ich habe halt Angst davor, jetzt zum Beispiel auch bei den beiden, sie anzurufen, dieses persönliche Gespräch einfach, weil ich bin momentan, man merkt es auch, also natürlich belastet mich das und man merkt es vielleicht auch in der Stimme, es ist nicht gerade das Schönste, was ich sage. Aber vor was hast du denn Angst? Genau, ich kann halt nicht mehr, ich kann nicht mehr richtig trauern darüber. Ich sag das in dem Sinne... Nee, vor was hast du Angst, wenn du da anrufst? Vor was hast du da Angst? Vor was hast du Angst, dort anzurufen? dass ich hinterher irgendwie so trocken wirke oder so. Also nein, ich weiß es halt nicht. Weil, wie gesagt, ich habe versucht, auch mal mir mal psychologisch irgendwie, auch um das für mich selber zu verarbeiten. Weil wie soll man... Ja, ich glaube, Nina, du bist jetzt in so einem etwas weiteren Umfeld. Ich glaube, das ist jetzt nicht ein Fall für einen Psychologen. Mach es selbst, geh hin, nimm dir ein Herz und sprich die Frauen und die Mädels an. Du wirst nichts falsch machen, du wirkst so sympathisch und so mitfühlend, wie du es gerade erzählt hast. Da brauchst du gar keine Sorgen haben, dass du da irgendwie kalt rüberkommst. Ja, ich bin ganz sicher, dass du da nichts Falsches machen wirst. Und das ist für dich gut und wie gesagt, wahrscheinlich auch für die Angehörigen. Ja, es ist nur so schwierig, auch was zu sagen, weil für einen selber die Worte auch zu finden, weil, wie gesagt, ein Mensch, der abgefackelt wird. Also, das ist halt, dass ich wüsste jetzt auch gar nicht wirklich. Aber weißt du, das ist ja das Schlimme, wenn so etwas passiert, dass die Angehörigen meistens alleine sind oder sehr isoliert sind, weil die Leute alle die Angst haben, die du gerade formuliert hast. Was sagt man da? Das ist so schlimm. Da hat sich eher meine Angst noch mehr geschürt, weil meine Mutter hat, wie gesagt, ja auch mit denen gesprochen gehabt und da war eher so, dass es dann auch hieß, ja super, natürlich ruft jetzt hier jeder Hans an, der meine Mutter vielleicht einmal gesehen hat oder unsere Mutter vielleicht einmal gesehen hat und alle haben ja jetzt total das Drama und das ist bei mir natürlich doch mal so dieses... Okay, aber da ist es ja schon eine ganze Zeit vergangen. Insofern bist du da nicht in der Gefahr, dass du dich der Sensation da anhängst und so weiter. Ich rate es dir dringend zu tun, Nina. Du kannst aber gerne noch ein paar Worte mit meinem Psychologen sprechen, der dir da sicher vielleicht auch noch ein paar Ratschläge geben kann, wie du an die Familie herantreten könntest. Möchtest du das? Ja. Gerne. Dann wird der Jürgen dich gleich anrufen und mach es. Ich glaube, es ist eine sehr gute Aktion, wenn du dich dort meldest. Vielen Dank. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich bei dir. Alles klar. Tschüss. Gut. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Unser Thema heißt extreme Gewalt oder extrem brutal. Und ich möchte gerne mit euch sprechen, die ihr schon einmal etwas extrem Brutales erlebt habt oder vielleicht Zeuge davon wart oder es vielleicht sogar selbst getan habt. 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Cora. Cora ist hier, 52 Jahre. Guten Morgen. Hallo. Hallo Cora. Ja, hallo. Ich freue mich, dass du da bist, Cora. Ja. Du kannst dir vorstellen, es fällt mir schwer, jetzt darüber zu reden, aber gleichzeitig ist es mir auch ein Bedürfnis, darüber zu reden, weil ich weiß, ich bin in Deutschland kein Einzelfall. Mhm. Dann leg mal los. Ich bin von meinem schizophren erkrankten Sohn niedergestochen worden. Die Tat ist schlimm, es ist sehr schlimm. Für uns, weil seit 544 Tage steht für mich die Welt still. Aber für mich ist das, sage ich mal, nicht das oberste Problem. Ich zerbrösel hier an dem Problem, dass ich seit 2012 bis 2014 gekämpft habe, um Hilfe gekämpft habe, als ich merkte, dass mein Sohn sich total veränderte. Mhm. Ich die Polizei immer wieder und immer wieder angebettelt habe, mit dem sozialpsychiatrischen Dienst zusammenzuarbeiten, den sozialpsychiatrischen Dienst immer wieder angebettelt habe, mit der Polizei zusammenzuarbeiten, um meinen Sohn einer Untersuchung bzw. Begutachtung zuzuführen. Das heißt, du hast Hilfe gerufen und man hat dich nicht gehört. Ich habe seitdem ich die ersten krassen, sag ich mal, Ereignisse festgestellt habe, habe ich seit Anfang November den sozialpsychiatrischen Dienst, ich sag mal jetzt bloß SPDI heißen die als Abkürzung, habe ich mehrfach angerufen, habe sogar seine Allgemeinärztin kontaktiert, um Hilfe gebettelt. Also die hat mich eigentlich zu dem sozialpsychiatrischen Dienst geschickt und mir gesagt, die müssen helfen. Die haben aber nicht geholfen, die haben nicht reagiert. Die haben immer nur gesagt, er muss herkommen. Ich habe gesagt, er ist nicht in der Lage zu kommen, weil er ja nicht einsichtig ist. Mhm. Und das ist ja eine Symptomatik der Schizophrenie. Und die haben nichts unternommen. Lass uns mal zunächst über den Vorfall sprechen, Cora. Frage vorab, wie alt ist dein Sohn? Also zu der Tat war er 22. 22. Wie und was ist jetzt genau passiert? Also mein Sohn ist plötzlich irgendwann mal nicht mehr auf Arbeit gegangen, ungewohnterweise, wo sein Chef mich angerufen hat und er war verschwunden. Dann hat die Polizei uns kontaktiert, uns mitgeteilt, dass eine Anzeige gegen ihn vorliegt, weil er ein Mietfahrzeug nicht zurückgebracht hat. Mhm. Ein paar Tage später hatte ich Kontakt dann mit der Autovermietung, es waren ganz nette Leute. Die haben uns informiert, dass mein Sohn gefunden wurde. Die Polizei hat wo gefunden? In Kroatien. Ach. Was heißt gefunden? Also das Auto ist eigentlich gefunden. Das Auto ist gefunden in Kroatien, den Sohn aber nicht. Doch, also der Sohn wurde in einer Kontrolle angehalten und die kroatische Polizei hat ihn dann aufgegriffen. Was ist dann weiter passiert? Ist er zurückgeführt worden nach Deutschland? Nein, man führt den Kranken nicht nach Deutschland zurück, wenn keine Diagnose, also eine Begutachtung stattgefunden hat. Ja, klar, weil er ein erwachsener Mensch ist und autonom entscheiden kann. Genau, und in dem Moment, wo er Deutschland verlässt, ist er quasi europaweit, ich sag mal, vogelfrei. Wie lange war er in Kroatien? Oh, das kann ich jetzt gar nicht mehr so genau sagen. Ich glaube, es waren so 3 Wochen, wo er weg war. Wir kommen jetzt zur Tat. Was dann, wie es zur Tat gekommen ist? Ja, ich hatte, also er hat im Laufe der Zeit alles zerstört, was er sich aufgebaut hatte. Er hat seinen Job verloren, er hatte seine Wohnung aufgegeben, etc., etc. Und war dann 8,5 Monate obdachlos. Obwohl ich dem sozialpsychiatrischen Dienst dann eine Battle-E-Mail geschrieben habe, ihn auch beschrieben habe, dass er schon im Oktober, November 2012 mit einem Messer unter dem Kopfkissen geschlafen hat, also eine Selbstgefährdung schon da war. Okay. Erzähl doch mal den Tathergang, Cora. Ja, ich habe ihn dann immer wieder gesucht. Ich bin dann von Zeit zu Zeit neben der Pflege meines krebskranken Enkels, wenn es mir die Zeit erlaubt hat, bin ich dann immer wieder dorthin gefahren, wo er gewohnt hat, in der Stadt, und habe ihn dann gesucht und habe immer wieder recherchiert und von der Logik her, also so wie ich meinen Sohn kannte, der hat sich für Survival zum Beispiel interessiert, wusste ich, dass er vielleicht im Wald hausen würde. Mhm. Hast du ihn im Wald gefunden? Ja, ich habe gesagt, ich hatte der Polizei das alles mitgeteilt, was ich recherchiert hatte, und habe gesagt, wenn er noch Geld hat und einkaufen geht, müsste, habe ich eine Stadtkarte gehabt und habe die Straßen und Wege benannt, dort und dort lang gehen, wenn er zur nächstgelegenen Kaufhalle geht. Okay, Cora, jetzt kommen wir mal zu dem Unglücksvorfall. Ja. Wir machen mal einen richtigen Sprung, was jetzt alles noch passiert ist, lassen wir mal außen vor. Ja, ich hatte keine halbe Stunde gewartet und tatsächlich kam mein Sohn da dort an. Ich bin aus dem Auto ausgestiegen, bin auf ihn zugegangen und er hat ohne ein Wort das Messer aus dem Hosenbund gezogen und hat auf mich eingestochen. Wohin hat er dich gestochen? In die linke Halsseite, in den Mundraum hinein, sodass also an der Halsschlagader vorbei, die halbe Zunge war ab. Der zweite Stich war durch die Abwehr in den linken Unterarm gegangen. Das heißt, wie viele Stiche hast du abbekommen? Drei Stiche mindestens und einige Schnittverletzungen. Das heißt, du warst lebensgefährlich verletzt, bist dem Tod knapp entronnen, er hätte die Halsschlagader ja treffen können. Nun lagst du, bist du wahrscheinlich verletzt zu Boden gegangen. Ja. Wie ging es weiter? Wer hat dich gerettet? Also ich hatte das Glück, dass das dort auf dem Parkplatz passierte und die Leute haben ihn dann von mir in Anführungsstriche weggetrieben und die Polizei gerufen und die Polizei hat ihn dann mitgenommen. Wie lange warst du dann im Krankenhaus? Also ich war, die Not-OP, einen Tag war ich im künstlichen Koma und am sechsten Tag hat man mich quasi aus dem Krankenhaus rausgeschmissen und ich musste dann 500 Kilometer zu mir nach Hause zurück, zu sehen, wie ich nach Hause komme. Ne? So, jetzt war dein Sohn, war jetzt in Gewahrsam der Polizei. Was ist jetzt aus ihm geworden? Er ist in der JVA gewesen. Ich habe dann auch, wo ich zu Hause war, die JVA angerufen, wo man gesagt hat, also sehr erstaunt drüber war, weil Angehörige nach so einer Tat sich nicht mehr melden oder keinen Kontakt mehr mit den Erkrankten haben wollen. Mhm. Und die haben mir dann gesagt... Ja gut, aber du bist die Mutter. Ja, ja, aber trotzdem, ne? Also man hat sich, war sehr verwundert, dass ich mich gemeldet habe und zu meinem Sohn auch noch stehe. Mhm. Ich bin ihnen auch nie böse gewesen. Und okay, es gab sicherlich eine Gerichtsverhandlung irgendwann. Ja. Ja, dort wurde dargelegt, dass er psychisch erkrankt ist. Ja, also man hat mir schon von der JVA gesagt, er zeigt die klassischen Symptome von Schizophrenie mit Verfolgungswahn und hat eben ein ganz negatives Wahnbild, ja. Also dass alle Feinde sind und alle ihm was Böses okay. tun wollen. Was ist dann, zu was ist er verurteilt worden mit dieser Diagnose im Hintergrund? Aufgrund der Erkrankung unschuldig. Unschuldig heißt, er kam wieder auf freien Fuß? Nein, er ist in der Forensik. In der Forensik, okay. Mhm. Und wie lange wird er in der Forensik bleiben müssen? Ja, das ist relativ, weil laut Statistik die Erkrankten in der Forensik dreimal länger wie die Täter, die unter normalen, also nicht erkrankt sind, ihre Tat planen, sitzen die dreimal länger in der Forensik, wenn nicht sogar lebenslänglich. Ich höre daraus eine gewisse Kritik, ja. wie du sagst. Das heißt, du findest, dass er vielleicht zu lange in der Forensik sitzen werden muss? Also ich muss dazu sagen, dass er jetzt erstmal weggesperrt ist, sehe ich ein, ist notwendig. Mhm. Besuchst du ihn eigentlich? Wie bitte? Besuchst du ihn eigentlich? Aufgrund der Entfernung war ich noch nicht unten, weil ich selber erst noch gesundheitliche Probleme habe. Mhm. Schreibt ihr euch? Wir telefonieren. Wie gibt er sich am Telefon? Ist ihm klar, was er gemacht hat? Also nachdem wir es endlich geschafft haben, dass er Medikamente bekommt, hat er mich im August vergangenen Jahr angerufen, zusammen mit der Sozialarbeiterin, der wir sehr viel zu verdanken haben, die ihn überhaupt erstmal so weit wahrscheinlich gebracht hat. Und da hat er total geknickt gesagt, also hat sich erkundigt, wie es mir geht, ob alles verheilt ist, hat gesagt, Mutti, ich weiß nicht, was mit mir los war und hat sich entschuldigt und sagt auch bei jedem Telefonat, Mutti, ich hab dich lieb. Mhm. Jetzt war diese Erkrankung, war ja nun vorher schon klar. Du hast Signale gesetzt und hast um Hilfe gerufen. War er denn zumindest vorher in einer psychiatrischen Behandlung bei einem? Warum nicht? Nein, weil... das ist, diese Erkrankung kommt schleichend schubweise. Seit wie vielen Jahren oder seit wann weißt du? Das weiß keiner genau. Also die ersten Symptome hatte ich im Februar 2012, als er mich bitterlich weinend anrief und gesagt hat, Mutti, wenn ich dich jemals verletze, verzeih mir. Aber in dem Moment habe ich noch gar nicht das begriffen, dass das vielleicht so eine Erkrankung als ist. Als es aber immer merkwürdiger wurde mit ihm, du hast es ja am Anfang auch schon angedeutet, kam dir nicht mal die Überlegung, ich gehe mal mit dem zum Psychiater? Er war dann mit der Erkrankung schon so weit, dass er das nicht mehr wollte. Ich war einmal mit ihm zum Arzt, nachdem ich, also er ist nach der Arbeit, nach der Schichtarbeit in der Gießerei ist er kurioserweise in Zug gestiegen und dann hat er mich angerufen, Mutti, kannst du mir helfen? Komm bitte sofort nach Berlin auf den Bahnhof, beeil dich, aufgelegt. Ich wusste, ich konnte keine Frage stellen, nicht. Mhm, dann habe ich mir schnell freigenommen und bin da in der Nacht- und Nebelaktion nach Berlin und habe dort einen total, einen jungen Mann aufgegriffen, der wie ein Blackout hatte. Aber trotzdem wollte er nicht zu einem Psychiater gehen? Nein. Nein. Warum eigentlich nicht? Also er war mit der Erkrankung, also ich habe einen Brief von der Allgemeinärztin, den ich auch weitergeleitet hatte an die Polizei beziehungsweise an den sozialpsychiatrischen Dienst. Und da steht eindeutig von der Ärztin drinne, trotz mehrfacher Klinikeinweisung durch mich beziehungsweise Überweisung zum Facharzt für Neurologie und Psychiatrie zeigt sich der Patient uneinsichtig, was aber zu dem Krankheitsbild gehört. Okay, Cora, ich mache folgenden Vorschlag. Du bist auch noch, ich merke auch voller Zorn, auch weil man dir nicht frühzeitig geholfen hat. Ja, man hat mir gesagt, Du hast es ja gerade schon ausführlich erklärt. Ich schlage vor, weil wir das im Rahmen der Sendung nicht klären können, dass wir dich jetzt nochmal anrufen und mal überlegen, ob wir dir vielleicht oder euch, der Familie auch in irgendeiner Weise eine Hilfestellung anbieten können. Wir haben dann im Hintergrund auch länger Zeit, uns damit auseinanderzusetzen. Wollen wir es so machen? Ja. Mir tut es sehr leid, was passiert ist. Ich bin froh, dass du wieder fit bist, dass wir sprechen können und dass er zumindest jetzt in guter psychiatrischer Kontrolle und Begleitung ist. Ja, unsere Familie ist eben total zerbrochen jetzt und wir zerbrechen daran, dass uns nicht geholfen wurde. Genau, und deshalb wollen wir jetzt nochmal eingehend mit dir darüber sprechen, mit dem nicht geholfen worden sein. Liebe Cora, ich bitte dich aufzulegen und du wirst von meinem Psychologen, dem Jürgen, gleich zurückgerufen. Mhm. Alles Gute wünsche ich dir und deiner Familie. So, und jetzt geht es weiter mit Erik. Und Erik ist 67. Guten Morgen, Erik. Ja, guten Morgen. Hallo Erik, grüße dich. Ich grüße dich auch. Extrem brutal heißt unser Thema. Ja, ein gutes Thema. Bist du Opfer oder Täter? Ich bin Täter. Du bist Täter? Ja. Ich bin 1970 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Wie lange hast du gesessen? Ich habe insgesamt gesessen 10 Jahre, 10 Monate und 10 Tage. Das ist ja nicht so viel, wenn man lebenslang bekommen hat. Ich habe 2 Revisionen direkt bekommen beim Bundesgerichtshof. Und das letzte Urteil war 15 Jahre. Mhm. Und es war für mich auch eine schlimme Zeit. Jetzt wollen wir über die Tat sprechen. Weswegen bist du verurteilt worden? Ich soll eine junge Frau erschlagen haben mit einem Stein. Und ich habe immer gesagt, dass ich die Tat nicht begangen habe. Ich kannte die Frau gar nicht. Ich habe mit der Frau auch nie gesprochen. Obwohl du gerade am Anfang gesagt hast, du bist ein Täter. Ja, ich bin ein Täter. Für das Gericht bin ich ein Täter. Für das Gericht bist du ein Täter. Für dich bist du kein Täter und du bist... Ich bin kein Täter, nein. Du bist... Kann man das sagen, bist du vollkommen unschuldig ins Gefängnis gewandert? Ja, ich bin vollkommen unschuldig ins Gefängnis gewandert. Erzähl doch mal genauer die Tat, die du begangen haben sollst nach deiner Redeform. Was ist da genau passiert? Eine junge Frau ist mit einem Stein erschlagen worden. Wo? Möchtest du die Stadt wissen? Nee, im Wald, in der Stadt oder am Fluss oder wie? Auf der Straße. Auf einer belebten Straße? Auf einer abgelegenen Straße. Auf einer abgelegenen Straße. Soll der Täter die Frau mit einem Stein, wie groß soll der Stein gewesen sein? Postgroß. Ja, und wie soll der Täter, wir reden jetzt mal in dieser Form, wie soll der Täter diese Frau damit getötet haben? Wie hat er den Stein benutzt? Hat er auf den Kopf eingeschlagen oder wie hat er das gemacht? Er hat auf den Kopf eingeschlagen, ja. Mhm. Ja. Ist die Frau vor Ort gestorben? Die Frau ist da gestorben, ja. In einem Vorgarten hat sie gelegen. Das ist ja damals alles vor Gericht. Wie kam man denn, wenn du sagst, ich war nicht der Täter, wie kam man denn auf dich? Ja, das frage ich mich bis heute auch. Wo warst du denn zur Tatzeit? Zu Hause, bei meiner Frau und Kind und hab im Bett gelegen. Die konnten das ja bezeugen. Die konnten das bezeugen. Aber irgendwie muss man doch auf deine Spur geraten sein. Meine Ehefrau, die hat sogar vor Gericht bestätigt, dass ich die Nacht überhaupt nicht zu Hause war. Nicht zu Hause? Dass ich nicht zu Hause war. Und das stimmt nicht, das stimmt nicht. Wann soll denn die Tat um wie viel Uhr geschehen sein? Ja, am späten Abend, so gegen 23 Uhr. Wie, deine Frau hat quasi gegen dich ausgesagt? Ja, meine Frau hat gegen mich ausgesagt. Warum? Ich weiß es nicht. Ja, aber das ist ja ungeheuerlich, wenn du in der Tat zu Hause gewesen sein solltest und du wirst eines so schweren Verbrechens angeklagt oder verdächtigt, da sagt deine Frau die Unwahrheit? Ja, ja. Wie war die Ehe bis dahin? Ach, die Ehe war nicht sehr gut. Ich war nur 1 Jahr verheiratet mit dieser Dame. Aber da war noch eine Tochter, sagst du? Ja. Ihre Tochter oder deine Tochter? Nein, meine. Deine Tochter. Wie alt war die Tochter zu dem Zeitpunkt? Die war 1 Jahr alt. Ach so, gut. Die kann das nicht wissen. Nein. Seitdem habe ich die auch nie mehr gesehen. Aber nochmal die Frage. irgendwie muss die Polizei doch auf deine Spur gekommen sein. Das musst du doch wissen. Nein, das kann ich nicht so sagen. Wie war das denn dann? Wie hat die Polizei sich denn dann bei dir gemeldet? Die haben mich von der Arbeit abgeholt. Wie viele Tage später? Oh, das war nicht lange. Ich glaube, 5 oder 6 Tage waren das damals. Ich vermute ganz stark, dass meine Frau da irgendwie dran gedreht hat. Ich weiß es nicht. Und wurde denn vor Gericht das nicht erklärt, wie man dir auf die Spur gekommen ist? Nee, meine Frau, die hat vor Gericht auch gar nicht ausgesagt. Nur damals bei der Polizei. Aber Erik, entschuldige, es passiert ein Unglück in der Stadt. Auf einem abgelegenen Weg wird ein Mensch erschlagen. Ja. Du bist ein völlig unbescholtener Mann. Ja. Man hat auch. Da muss doch irgendein Hinweis gekommen sein, dass dieser Mann, Erik, so und so, eventuell in Frage käme. Wie könnte denn sonst die Polizei auf die Idee kommen, dich auf deine Arbeit? Du warst doch ein wildfremder Mensch für die Polizei. Ja, eigentlich schon, ja. Ich habe da gewohnt. Ich habe da gearbeitet. Wie weit entfernt hast du denn gewohnt von der Tat, vom Tatort? Vielleicht 200 Meter. Ach so. Ich habe da auch gearbeitet und es wurden auch damals, es hat angeblich jemand etwas gesehen. Es wurde auch eine Gegenüberstellung gemacht. Auf dem Polizeipräsidium sind wir abends im Dunkeln im Kreis gegangen. Und da wurde das beendet. Mhm. Mit der Aussage, dass man mich erkannt hat und so weiter. Und das war mein Ende. Ich weiß es gar nicht. Gab es in der Zeit schon DNA-Spuren? Nee, glaube ich nicht. Nein, gab es nicht, nein. Weil die waren ja sicher an dem Stein dann zu finden. Der Täter hat den Stein ja angefasst. Ja. Was hat man dir denn für ein Motiv unterstellt? Ich soll mit dieser Frau angeblich ein Verhältnis gehabt haben und sie wollte das wohl meiner Frau erzählen, hat man vermutet. Aber davon stimmt überhaupt nichts. Gar nichts. Ich bin so fassungslos darüber, wenn man überhaupt gar keine Beweise hat. Man hat mich auf Indizien beurteilt. Ja, aber die Indizien sind ja auch relativ dünn. Wenn es nur einen Zeugen eventuell gibt, der dich eventuell gesehen hat, es war ja auch dunkel. In welchem Monat war das? Oh, das war im September. Also da ist es dann um die Zeit natürlich schon ganz dunkel, stockdunkel. Man hat auch von meiner Kleidung, die man alle beschlagnahmt hat, angeblich Faserspuren gefunden, aber das ist für mich kein Indiz, sowas. Da gibt es Millionen Artikel von, die diese Fasern haben. Wie haben deine Anwälte oder dein Anwalt die Sache denn, wie hat der Anwalt die Sache gesehen? Ach, der Anwalt, der war eigentlich recht gut, den ich habe. Der hat auch 3 Verhandlungen durchgeführt. Und er ist ja leider jetzt verstorben. Ich hätte mich gerne mit dem Mann noch richtig unterhalten. Gut, aber hat der denn dazu gesagt, dass jemand, der, wie du es sagst, völlig unschuldig ist und die Beweislage so dünn ist, dass jemand zu so einer großen Strafe verurteilt wurde? Was hat der Anwalt gesagt? Er hat gesagt, er hat versucht alles, dass ich rauskomme oder ein anderes Urteil bekomme. Aber ich soll nicht groß Hoffnungen machen und ich habe die Hoffnung eigentlich auch nie aufgegeben. So, jetzt hast du so lange im Knast gesessen, wie du sagst, unschuldig. Ja. Was macht das mit einem Menschen? Ja, was macht das mit einem Menschen? Man ist ja irgendwie gestorben in dieser Zeit, wo man da drin war. Mhm. Man hört nur ein paar Geräusche, Schlüssel, Maschinen, Geschreie. Dann war es das eigentlich schon. Bekommt man einen Hass auf die Justiz? Ja, ja. Ich hatte mir damals vorgenommen, wenn ich wirklich nochmal lebend rauskommen sollte, dass ich einige von diesen Kunden umlege. Aber von den Richtern oder von den Staatsanwälten? Vom Staatsanwalt. Mhm. Der Staatsanwalt ist tot. Der Richter ist auch tot. Und eigentlich bin ich von diesem Gedanken schon Gott sei Dank. Sehr lange abgekommen. Wie ist dir denn dann der Schritt ins Leben wieder gelungen, als du aus dem Knast auskamst? Den habe ich eigentlich recht gut alleine gemeistert. Ich habe mir wieder eine Arbeitsstelle gesucht. Hattest du denn noch Bekannte, Freunde, Verwandte von früher? Nein, habe ich nicht mehr gehabt. Die haben sich alle von mir verabschiedet. Ja. Gibt es überhaupt jemanden von früher, der dir geglaubt hat? Ja, da gibt es schon einige. Aber die haben sich auch von dir abgewandt? Ja, jetzt ja. Das heißt, du kamst also nicht nur jetzt, sondern auch damals abgewandt? Ja, damals auch abgewandt. Das heißt, du kamst aus dem Knast raus und warst mutterseelenallein? Ja, genau. Du hast deine Arbeit gefunden? Ich habe eine Arbeit gefunden. Ich habe mit meinem Arbeitgeber darüber gesprochen, wo ich herkomme und so weiter. Hast du ihm die Geschichte auch erzählt? Ja, die habe ich dem auch erzählt, ja. Wie stand er denn dazu? Hat er dir geglaubt? Er hat mir geglaubt und hat mich eingestellt, ja. Wie lebst du heute? Bis heute, ja. Ich fragte, wie du heute lebst. Ich lebe alleine. Mhm. Hab sehr wenig Kontakt, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie bin ich nicht mehr dazu in der Lage, sagen wir mal so. Und ich möchte auch keine Beziehung mehr eingehen oder was Ähnliches, dass ich mir vielleicht später anhören muss. Sei froh, dass ich dich genommen habe mit deiner Vergangenheit und so weiter. Und deshalb habe ich es vorgezogen, alleine zu leben. Empfindest du dein Leben als ein einsames Leben? Nein, das kann ich nicht sagen. Nein. Du bist jetzt mit dir im Reinen. Ich bin mit mir im Reinen und auch mit meinem letzten Lebensabschnitt, den ich so vor mir habe, wenn man das so sagen kann. Erik, dann danke ich dir, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Niemand von uns kann darüber urteilen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du die Wahrheit gesagt hast und dann ist das ein sehr schweres Schicksal, was du erlitten hast. Und umso besser ist es, umso schöner ist es, dass du wieder Fuß fassen konntest im Leben danach. Ja, es hat bei mir gut geklappt. Und vielen Dank für deinen Mut, das hier zu erzählen. Da gehört ja auch eine Portion Mut zu. Ja, vielleicht kann ich anderen damit helfen oder Trost spenden, ja, die auch sitzen und vielleicht ihre Sendung sehen oder hören. Ja. Es würde mich freuen, wenn mein Fall wirklich nochmal aufgeklärt werden würde. Das kann ich gut verstehen, dass man diesen großen Wunsch hat. Dann könnte ich in Ruhe sterben. Mhm. Und wenn ich wirklich vor den Herrn da oben treten sollte, was man immer so schön in der Kirche erzählt, dann kann ich mit reinem Gewissen sagen, dass ich das nicht gemacht habe. Ich wünsche dir, dass, wie auch immer das passieren sollte, dass der Fall nochmal aufgegriffen wird und dass du dann zu deinem Recht kommst. Ja. Ich wünsche dir alles Gute und bedanke mich nochmal für deinen Anruf, Erik. Danke. Wiederhören. Auf Wiederhören. 1.38 Uhr, Stefan ist hier und Stefan ist 44. Guten Morgen, Stefan. Hallo Domian. Hallo Stefan. Ich bin Täter. Auch Täter? Ich bin auch Täter. Oder ja. Du bist wirklicher Täter? Ich bin wirklicher Täter, ja. Was hast du gemacht? Was habe ich gemacht? Ja, ich bin damals zu Fußballspielen gefahren. Nicht wegen dem Fußball, wegen den Schlägereien. Mhm. Wir haben uns damals mit unserer Clique getroffen am Wochenende, sind in die Stadt gefahren, um wahllos irgendwelche Leute wegzuschlagen. Mhm. Nicht nur die Gegner oder die Fans der anderen Mannschaft, sondern einfach irgendwelche Leute. Ja, also beim Fußball waren es halt die Gegner der anderen Mannschaft. Mhm. Als wir in die Stadt gefahren sind wir dann in irgendeine Bar, in irgendeine Disco und dann haben wir uns halt die Leute ausgesucht. Mhm. Du sagst damals, wann war das damals? Ach, das ist 10, 15, ja. 20 Jahre her. Aber das hängt mir heute noch nach. Welchem Verein standest du nahe? Eintracht Braunschweig. Mhm. Mhm. Das habe ich ja hier oft auch schon oft gehört, dass ihr euch dann gezielt mit den Fans in Anführungszeichen der Gegnerpartei getroffen habt, um euch mit denen zu prügeln. Ja, das wurde vorher abgesprochen. Wir treffen uns da und da, weil genau. Die Polizei ist da nicht. Ja. Und ja, dann ging das dann halt los, ne? Oder teilweise auch sogar im Stadion. Oder eben, wie du gerade gesagt hast, einfach so ganz willkürlich irgendwo in der Kneipe oder in einer Bar. Ja, wir haben uns dann freitags am frühen Abend getroffen und dann, ja, lass uns mal in eine Stadt fahren und dann haben wir eine Disco, einen Club, eine Bar, dann sind wir da rein und dann... Mhm. Über wie viele Jahre hast du das gemacht? Oh, das war eine ganz schön lange Zeit. Nun heißt unsere Sendung extrem brutal. Wie brutal warst du, wart ihr? Bei mir war es so, es mussten mich teilweise meine eigenen Leute, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, vom Gegner runterziehen, damit weil ich nicht wusste, wo Schluss war. Damit du ihn nicht totgeschlagen hättest. Richtig, richtig. Weißt du von dem einen oder anderen Fall, was aus den Gegnern, aus den Verletzungen geworden ist? Ich hatte einige Gerichtsverhandlungen, war viele Jahre in Haft und eine Gerichtsverhandlung, da kann ich mich noch gut erinnern, wo er denn aufgetreten ist. Ja, wie soll ich das sagen? Er sah nicht schön aus. Also ich habe mich in irgendeiner Art und Weise vor mir selber erschrocken, dass ich dazu fähig bin. Er sah nicht schön aus. Beschreib ihn uns mal. Ja, die Nase war ein bisschen verschoben, die Augen waren noch dick. Also dieses Gesicht von ihm war verformt. Mhm. Hast du jemanden, weißt du das, hast du jemanden mal in den Rollstuhl geschlagen, geprügelt, so verletzt, dass er im Rollstuhl sitzen muss hinterher? So extrem war es nicht, nein. Was war denn der extremste Fall, an den du dich erinnern kannst? Was mein extremster Fall, das war, da waren wir in eine Stadt und da haben wir halt, ja, wieder irgendwie wahllos Leute gesucht und ich hatte meine Gaspistole dabei und er lag dann auf dem Boden und ich habe ihm die Gaspistole in den Mund gesteckt. Und geschossen? Ich wollte. Aber du hast nicht. Ich habe nicht, weil mich ein guter Kumpel dann ja regelrecht von ihm runtergetreten hat. Ich wollte. Ich war ganz, ganz kurz davor und er hat das dann mitgekriegt irgendwie und der hat mich im wahrsten Sinne des Wortes runtergetreten. Wahrscheinlich wäre das Todesurteil des Mannes gewesen. Höchstwahrscheinlich, ja. Höchstwahrscheinlich, ja. Aber vermutlich hast du den Mann sowieso vorher auch relativ heftig verletzt, bevor er dann zu Boden lag. Ja, ne, ich habe ihn dann zu Boden geschlagen und dann habe ich meine Gaspistole gezogen, ihn in den Mund gesteckt und habe gesagt zu ihm, ja, ist Feierabend jetzt. Du sagtest gerade, dass du in Haft warst. Ja. Insgesamt alles zusammengerechnet, wie lange? Mehrere Jahre. Mehrere Jahre? Mehrere Jahre, ja. Wie bist du dann von dieser brutalen Verhaltensweise weggekommen? Wie ich da weggekommen bin. Ich habe im Internet meine jetzige Frau kennengelernt. Mhm. Und die hatte irgendwie einen anderen Einfluss wie meine Ex-Partnerin. Mhm. Also denen war das mehr oder weniger egal. Ich habe gesagt, ja, ich fahre jetzt in eine Stadt und du weißt ja, was passiert. Und die haben dann halt nur gesagt, ja. Mhm. So, und sie hat sich dann irgendwie dahinter geklemmt. Und sie hat gesagt, das machst du mal nicht und das ist total bescheuert. Ja, sie hat mich dann irgendwie auch vor die Wahl gestellt. Ich oder dein weiteres Leben oder wie oft willst du noch in den Knast gehen? Wie lange willst du denn noch im Knast bleiben, wenn du so weitermachst und hier und alles? Und ich bin jetzt schon immer noch am Abzahlen. Ach so, das ist verbunden auch mit Geldstrafen und... Ja, ich habe also Schmerzensgeld, Gerichtskosten und Rechtsanwaltskosten und alles. Wie hoch kannst du so eine Summe nennen, was dich das alles gekostet hat? Also, ich hätte jetzt, hätte ich vielleicht einen großen BMW vor der Tür stehen, hätte eine Weltreise hinter mir und ich muss aber immer noch so viel abzahlen. Okay, dann reden wir über 100, ungefähr 100.000. 150.000, genau, ja. Genau, mehr dann noch. 100, und mehr, 150.000. Ja. Also ich bin heute noch am Abzahlen dafür. Bist du denn eigentlich auch mal selbst schwer verletzt worden? Schwer verletzt nicht, aber ich habe oft genug auch genug abgekriegt, sagen wir es mal so. Wie war das denn dann, als deine Frau, großen Respekt übrigens von meiner Seite an deine Frau und deine Partnerin, als die dich vor die Wahl gestellt hat, entweder ich, also die Partnerin, oder du machst deinen Scheiß weiter. Wie hast du darauf reagiert? Ich habe lange drüber nachgedacht. Was du? Also ich bin dann so ein Mensch, ich gehe dann raus und muss dann für mich alleine sein, um nachzudenken. Also du warst nicht zornig auf sie, dass sie das so gesagt hat? Nein, gar nicht. Hätte sein können. Ich habe dann zum ersten Mal so mitgekriegt, hey Mensch, du hast eine Partnerin, die sich einen Kopf um dich macht. Da kannst du dieser Frau, Stefan, aber wirklich ganz, ganz dankbar sein. Das bin ich auch, weil ich weiß, wenn ich sie nicht kennengelernt hätte, dann könnten wir beide nicht telefonieren, das glaub ich sondern auch. Ich wäre jetzt wieder in irgendeiner JVA. Ja, ja. Zu der Zeit, als du das gemacht hast, hattest du da schon Kinder oder ein Kind? Ich bin da Vater geworden, ja. Von der ist die Mutter diese besagte... Meine jetzige Partnerin nicht, das war meine Ex-Partnerin. Ah, das heißt, also im Zustand des Vaterwerdens und Vaterseins hast du es immer noch gemacht damals? Ja, weil ich habe dann auch auf der anderen Seite habe ich gedacht, okay, du hast jetzt Familie, du musst kürzer treten, du wirst bestimmt ruhiger. Dem war aber nicht so. Mhm. Also ich habe dann irgendwie weitergemacht wie... Das Kind hat es nicht geschafft, das ist die Anwesenheit des Kindes, aber die Frau hat es geschafft. Ja, so kann man das sagen. So kann man sagen. Ja. Was machst du beruflich heute? Ich bin Maler. Du bist Maler. Und ja. Das hat dann auch wieder funktioniert, trotz der Vorstrafen einen Job zu kriegen? Schwer. Mhm. Sehr schwer, weil der Chef oder die Chefs, wo man sich bewirbt, die wollen ja auch wissen, Mensch, was hast du gemacht Na, die klar. letzten Jahre und... Hast du dich Ich bin halt ehrlich. Ich sage, so und so sieht das aus und das ist passiert. Und entweder sagt der Chef, ah nee, lass mal, mit so einem will ich nichts zu tun haben. Ja. Oder der sagt, ja, ich habe keine Vorurteile. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Das sind die guten Chefs, finde ich, die das sagen. Ja, das finde ich auch gut, weil ich sage ja auch, jeder hat irgendwie eine zweite Chance verdient. Absolut, absolut. Ja? Hast du dich vollkommen im Griff? Jein. Was heißt Jein? Jein gibt's also ich nicht. Merke jetzt ab und zu mal, wenn jetzt irgendwie was ist, keine Ahnung, wenn mal hier Rummel ist oder Karnevalsumzug oder so, und ich merke, dass es da irgendwelche Leute gibt, die vielleicht zu viel getrunken haben oder so und die Stress suchen, dass es bei mir dann auch wieder kribbelt. Bist du einmal in den letzten Jahren nochmal schwach geworden? Bin nochmal schwach geworden, bin aber zum Glück nicht erwischt worden. Weiß deine Freundin, deine Frau das? Ja, die weiß das. Was hat sie gesagt? Sie war sauer. Das glaube ich, zu Recht. Sie war extrem sauer auf mich. Mhm. Weil ich kriege das irgendwie nicht, ich kriege das nicht raus. Das ist, hört sich zwar bescheuert an, aber das ist wie so eine Sucht. Aber... Du hast ja jetzt schon viele, viele Jahre, ungefähr, wie viele Jahre hast du es geschafft jetzt mit dem einen Ausrutscher? Also, wie gesagt, ich bin 2004 bin ich aus meiner letzten Haft entlassen worden. Mhm. Seitdem war ich nie wieder in Haft, war eigentlich lieb und artig bis auf das eine Mal. Gut, das ist ja schon mal eine gute Sache, die man vorlegen kann, Stefan. Da bin ich guter Dinge, dass das auch weitergehen wird. Wenn du die Frau an deiner Seite hast, du siehst es ja ein, was du für eine Scheiße gebaut hast, dass du dein Leben kaputt gemacht hast in der Zeit. Habe ich, ja. Und wer weiß, wie viele Menschen noch an den noch Nachfolgeschäden haben von dem, was du ihnen angetan hast. Wenn ich die Möglichkeit hätte, die aber leider nicht besteht, ich würde mich bei jedem Einzelnen von denen entschuldigen. Ich meine, eine Entschuldigung macht das nicht wieder gut, was ich denen angetan habe, aber eine Entschuldigung und es tut mir leid und... Wie schwer war es eigentlich, sich dann, nachdem du dich dagegen entschieden hast, dich von dieser Szene zu distanzieren? Ich habe den Leuten gesagt, was los ist. Haben die das akzeptiert? Ein Teil hat gesagt, ja, okay, und ein anderer Teil, der hat es gar nicht verstanden. Aber es gab aber keine der Teil, der es verstanden hat, zu denen habe ich heute noch Kontakt. Die sind aber auch irgendwie ruhiger geworden. Ja. Und der andere Teil, der es nicht verstanden hat, zu denen habe ich gar keinen Kontakt mehr. Mhm. Oder wenn man sich mal über den Weg läuft, dann sagt man, guten Tag, ja. Wie geht's? Und dann ist gut. Stefan, an dich auch ein großes Dankeschön, dass du uns so offen erzählt hast. Auch dazu gehört Mut. Und gerne. Grüße bitte sehr herzlich deine Liebste von mir. Mach ich. Und Jetzt ist ein Ausrutscher hattest du in den letzten 10 Jahren, 12 Jahren. Ja. Sagen wir, die nächsten 12 Jahre gibt es überhaupt keinen Ausrutscher mehr. Ich gehe ganz stark davon aus. Ich drücke dir die Daumen und wünsche dir und deiner Familie alles Gute, Stefan. Vielen Dank, Domian. Sehr gerne, tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen, Jessica, 34. Ja, genau. Hallo, Jessica. Hallo. Irgendwie gehe ich davon aus, dass du keine Täterin bist. Nein, absolut nicht. Ja, das heißt, du bist ein Opfer von mehrfachen Tätern, ja. Erzähl mal, was dir passiert ist. Ja, eigentlich fing das schon ziemlich früh bei mir an. Ich weiß nicht, ob man da wirklich Täter sagen kann, aber von meinen richtigen Eltern, also ich habe 2 Jahre bei meinen richtigen Eltern gelebt, die mich oft als Kleinkind, in Anführungsstrichen Baby, alleine gelassen haben, was ja auch schon eine psychische Gewalt ist. Woher weißt du das? Und das weiß ich von meinem Onkel. Und meine Mutter ist Alkoholikerin. Was heißt alleine gelassen? Wie gesagt, meine Mutter ist Alkoholikerin. Und mein Vater war bei der Armee hier in Deutschland stationiert. Der war also auch viel arbeiten, viel weg. Und meine Mutter saß halt, so wie es mir erzählt worden ist, draußen irgendwo, war stockbesoffen. Und ich habe halt stundenlang in meinem Bettchen gestanden und geschrien, bis die Nachbarn dann irgendwann aufmerksam wurden. Und die Polizei riefen und irgendwann auch das Jugendamt kam. Was natürlich für so ein kleines Kind ganz schlimm ist und ganz prägend auch ist, glaube ich. Genau, genau. Das Ganze hätte eigentlich auch aufgefangen werden müssen in der Pflegefamilie, in die ich dann kam. Aber da fing das Problem eigentlich erst richtig an. Also die ersten Jahre waren angeblich ganz okay. Das weiß man halt nicht so, ne? Bis zum gewissen Alter hat man keine wirklich bildlichen Erinnerungen, aber so mit 8, 9 Jahren fing das an, dass ich eigentlich zu Hause sozusagen die Putzfrau war. Wie viele Kinder gab es da noch in der Familie? 3, die aber um einiges älter waren als ich. Wurden die gut behandelt? Ja. Waren das die eigenen Kinder? Die Ältesten, das waren Zwillinge. Das waren sowieso die Schätze zu Hause. Die sind auch schon früh ausgezogen, haben selber Familie. Und der Jüngste von denen war wohl so ein bisschen schwierig. Das kann ich jetzt aber nicht näher beschreiben. Also einfach so ein bisschen seltsam. Der mich dann auch angefangen hat anzufassen und so, als ich so 9 oder 10 war. Und als du 9 oder 10 warst, wie alt war er da? Ich war jetzt nicht jung, ich glaube 17, 18. Ach so, doch schon so alt. Also anfassen heißt, dass es zu einem sexuellen Missbrauch kam? Ja, nicht so auf einmal. Also ich ist jetzt nicht so, wie man das von manchen hört, dass auch wie einmal jemand ins das Zimmer kommt und jetzt mit Gewalt das sich holt, sondern das fing sehr langsam, sehr schleichend an. Meine Pflegeeltern waren Kegeln oder wir waren Kartenspielen oder bei Freunden. Es fing halt so an, dass er auf mich aufpassen sollte. Wir haben dann gewisse Videos geguckt. Gewisse heißt Porno-Videos? Ja, genau. Was natürlich für so ein kleines Kind von 19 Jahren sehr verstörend wahrscheinlich ist, so etwas zu sehen. Ich weiß gar nicht genau, was ich damals gedacht habe, aber heute, wenn ich jetzt zurückblicke, weiß ich, dass ich damit einfach überfordert war, dass mir das gar nicht bewusst war, dass das jetzt wirklich für mich verboten ist und für mich auch nicht gut ist. Irgendwann kam es dann zu einem richtigen Übergriff seinerseits? Ja, es kam dann dazu, dass ich Sachen nachmachen sollte, die in diesen Videos gespielt wurden und er eben mich auch dementsprechend angefasst hat. Es ist nie zum eigentlichen Akt gekommen, aber das andere alles, das ging über mehrere Jahre, bis ich 14 war. Das ging über mehrere Jahre und du wurdest in der Familie, du sagtest gerade, du warst mehr oder weniger eine Putzgehilfin in der Familie. Ja. Das heißt, du wurdest auch generell von den Eltern schlecht behandelt. Ja, ich war sozusagen das Aschenputtel. Also so beschreibe ich es gerne. Also meine Pflegeeltern hatten eine Wirtschaft oder so eine kleine Kneipe. Das heißt, morgens vor der Schule musste ich schon die Toiletten putzen. Ich musste spülen. Gut, das finde ich jetzt nicht so schlimm, dass ein Kind ab einem gewissen Alter mal mal was macht, den Müll rausbringt oder sowas. Ne? Aber es ging da schon um mehr. Also es ging um Gartenarbeiten. Wir haben ja unsere Sendung überschrieben mit extrem brutal. Was erscheint dir, wenn du jetzt so alles überblickst in deinem Leben, was war das Schlimmste, was man dir angetan hat? Also wirklich brutal habe ich das empfunden, wie meine Pflegeeltern mich bestraft haben für Dinge. Also ich habe nicht irgendwie eine Backpfeife gekriegt, sondern ich wurde schon übelst misshandelt von denen. Ach so, körperlich misshandelt? Ja. Ja, sie haben dich richtig geschlagen. Ja, richtig geschlagen. Ich hatte manches Mal wirklich Angst, dass ich hier sterben muss. Wie haben sie dich geschlagen? Mit der bloßen Hand oder mit einem Stock oder mit was? Das war verschieden. Also einmal in die Fingernägel gedrückt, dann nachts aus dem Bett gezogen, wenn meine Pflegemutter meinte, irgendwas wäre in der Schule nicht richtig gelaufen oder ich hätte irgendwas vergessen. Dann hat sie mich an Haaren durchs Zimmer gezogen. Ich bin auch einmal an die Bettkante gestoßen. Ich habe heute noch eine Narbe davon im Gesicht. Dann auf dem Boden gelegt, mit dem Knie in den Brustkorb reingedrückt. Also es war schon heftig, als normal eine Backpfeife zu kriegen oder also so. Weil ich das schon nicht richtig finde. Aber ein Martyrium. Das heißt, du hast immer in Angst quasi gelebt, dass irgendwas wieder denen nicht gefallen hat und sie dich geschlagen haben? Ja, ich wusste nie, wie, also mein Pflegevater nicht. Mein Pflegevater hat sich aus allem rausgehalten, hat mir aber auch nicht geholfen. Ach so, sie war die Schlimmste? Sie, ja. Mhm. Ja. Und sie war sehr launisch. Sie konnte an einem Tag, also hat sie mich morgens geweckt, Frühstück gemacht, mich gefragt, was ich zum Mittagessen haben möchte. Alles war gut. Ja, sie war total liebevoll und am nächsten Tag oder manchmal schon, wenn ich von der Schule nach Hause kam, irgendwas war bei ihr, da hat sich ihre Laune verändert und dann konnte sie ein ganz, ganz anderer Mensch sein. So, das hast du das ständig erleben müssen. Hinzu kam der Missbrauch durch den älteren Stiefbruder. Ja. Wie lange, bis zu welchem Lebensjahr warst du in dieser Familie? Mit 14 ungefähr bin ich ins Heim. Ich wollte freiwillig ins Heim gehen. Hast du irgendjemandem beim Jugendamt oder bei irgendjemandem gesagt, was da passiert? Nein, ich habe erst nichts gesagt. Das war halt auch das Problem. Die haben halt gedacht, das wäre so eine pubertäre Phase. So von wegen, ihr seid ja nicht meine Eltern und so weiter. Deswegen wurde das auch nicht gleich irgendwie eingestielt. Hast du es denn später, als du älter warst, nochmal aktenkundig gemacht? Nein. Habe ich nie gemacht. Nein. Als du dann in das Heim kamst, ging es dir denn dann besser? Also ich war in zwei Heimen, einmal in einem Kinderdorf, da ging es mir nicht besser. Und da waren sehr viele Rechtsradikale, also da bin ich auch oft zusammengeschlagen worden mit noch ein paar anderen. Weil ich halt nie da dabei sein wollte, nie Mitläufer sein wollte und habe halt zu meiner Meinung gestanden. Ich hatte auch ausländische Freunde und habe eben diese Parolen nicht geschrien. Ich habe all das nicht getan und ja, die haben dann oft vor der Schule oder so mich abgefangen und auch andere. Und wir haben genug Schläge einkassiert, ja. Und das zweite Heim? Das zweite Heim, das war, wenn ich so zurückdenke, eigentlich die schönste Zeit in meiner Jugend. Also das, ich hatte einen Bezugserzieher, ich bin an Weihnachten mit dem nach Hause auch. Das war wirklich... Gott sei Dank gab es da dann zumindest dann noch eine Verbesserung oder eine Besserung. Hast du eigentlich irgendwann nochmal Kontakt zu deinen leiblichen Eltern gehabt? Ja. Zu meinem Vater habe ich über Facebook Kontakt. Er lebt in Amerika seit ganz vielen Jahren wieder. Dein Vater ist auch Amerikaner. Der ist Amerikaner. Ja, ich habe mir gerade schon gedacht, weil du sagst am Anfang, er war bei der Army und das sagt man ja bei den Amerikanern so. Also du hast Kontakt mit dem Vater? Ja, sporadisch. Also es ist halt sehr schwierig. Weil ich habe ihm irgendwann die ganze Geschichte einmal geschrieben, weil ich mir erhofft habe, dass es ihn interessiert, dass er einfach vielleicht auch mal für mich da ist. weil ich eigentlich immer auf der Suche so nach Elterlichem bin. Ich frage mal ganz schnell, weil die Sendung gleich vorbei ist. Hat er positiv oder negativ reagiert? Er ist sehr, sehr gläubig